Kundgabe 4390. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.07.1948. Geistiger Rückschritt. Anzeichen des Endes. Der geistige Rückschritt ist immer deutlicher erkennbar und muss euch schon allein Erklärung sein für die irdische Not, weil diese allein noch das Mittel ist, das die Menschen aufrütteln und zu einer Änderung der Lebensführung wie auch des Denkens veranlassen könnte. Die Menschen streben nur noch irdisches Gut an und sie lassen sich von der Materie beherrschen, anstatt dass es umgekehrt wäre, dass sie siegten im Kampf gegen die Materie. Immer wieder halte ich ihnen daher das Törichte ihres Strebens vor Augen, indem ich ihnen die Vergänglichkeit des Irdischen zeige. Doch die kleineren Geschehen fruchten nichts. Der Einzelne ändert sein Denken nicht und lässt sein Seelenleben unbeachtet, denn er rechnet nur mit dem Erdendasein und hat den Glauben an ein Jenseits völlig verloren. Immer tiefer sinkt die Menschheit ab, immer seichter wird der Glaube, immer seltener die Verbindung mit mir, ihrem Gott und Schöpfer von Ewigkeit. Und dies wird besonders klar zutage treten in kurzer Zeit. Immer näher rückt der Tag des gänzlichen Umschwunges der Lebensverhältnisse. Der Tag, da alles eine Veränderung erfährt, weil mein Wille nun tätig wird in offensichtlicher Weise. Nichts werden die Menschen schützen können, was ich ihnen nicht schützen will. Und machtlos werden sie meiner Macht gegenüberstehen und in größte Not geraten. Gesegnet aber ist die Not, wenn sie nur irdisch den Menschen betrifft, wenn nicht seine Seele in Gefahr ist, wenn der Mensch glaubt. Dann braucht er diese irdische Not nicht zu fürchten. Dann kann er nur gewinnen, trotz irdischen Verlustes. Für die Ungläubigen aber setzet eine schwere Zeit ein, denn sie werden unsagbar leiden durch den Verlust irdischer Güter und jegliche Hoffnung auf Rückgewinnung aufgeben müssen. Sie werden keinen Ersatz haben an geistigen Gütern, denn diese streben sie nicht an, sondern weisen sie ab, so sie ihnen angetragen werden. Dieses Leid aber muss über die Erde gehen, es ist unabwendbar und nur der Auftakt zum letzten Geschehen, zum völligen Untergang der alten Erde, den ihr alle erleben werdet, so ich euch nicht vorzeitig aus dem Leben abrufe, wie ich es für eure Seele günstig erachte. Der Gläubige wird alle Anzeichen des Endes sehen und erkennen. Der Ungläubige wird daran vorübergehen. Er sieht nur die irdische Not und ihre Auswirkung auf das irdische Leben und wendet sich mehr und mehr von Gott ab. Und also werden sich scheiden in kommender Zeit die geistig Strebenden und die völlig weltlich eingestellten Menschen. Und auch dies wird so offensichtlich sein, dass der erweckte Mensch daran schon die Endzeit erkennt. Es geht mit Riesenschritten dem Ende zu, und ihr werdet das Ende erleben. Amen.